Herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und es ist mal wieder Sonntag, ein hoffentlich wunderschöner Sonntag. Vielleicht ist es auch nicht so gut, das Wetter, ich weiß es nicht. Ich kann ja jetzt nicht rausgucken aus eurem Podcast-Gerät. Deswegen spreche ich zu euch in euer Podcast-Gerät, aus eurem Podcast-Gerät, für euer Podcast-Gerät und mit eurem Podcast-Gerät. Ja, heute möchte ich mir drei Comic-Serien angucken, die ich mit mehr oder weniger Begeisterung bisher gelesen habe. Und zwar handelt es sich einerseits um Emil Bravos Pauls Fantastische Abenteuer aus dem Carlsen Verlag, dann Luke Pearsons Hilda-Reihe und anfangen möchte ich tatsächlich mit, einem Sorgenkind, was ich schon seit längerer Zeit tatsächlich habe, nämlich, jetzt muss ich gucken, wo ich dieses Comic-Heft hinlege, Moment, wo ist denn hier Platz, da lege ich es einfach mal hin, Daniel Lieskes Warm World Saga. Ich habe hier Band 2 liegen. Band 1 habe ich vor etlicher Zeit schon mal bei Nerd Not Nerd reviewed und war da ehrlich gesagt nicht so begeistert drüber. Jetzt habe ich Band 2 gelesen nach etlicher Zeit und muss ganz ehrlich sagen, das hat es nicht wirklich besser gemacht. Ich sag euch auch gleich warum. Erschienen ist der Band im Tokyo Pop Verlag und ich finde das ja auch ganz gut zu Hause. Ist in einem schönen handlichen kleinen Hardcover erschienen. Enthalten sind, ich glaube, die Kapitel 4 und 5 der Warmworld Saga und das Ganze kostet 14 Euro. tokyopop.de. Meine Bankverbindung erfahrt ihr auf Anfrage, liebe Tokyopops. Was kann man über die Warmworld Saga sagen? Im Grunde genommen ist die Warmworld Saga, so etwas wie die deutsche digitale Comic-Revolution, wenn man mal so möchte. Also, dass da also wirklich jemand hingegangen ist, das im Internet veröffentlicht hat und dann eben darüber halt eben sehr berühmt geworden ist. Ich muss dazu sagen, ich habe die Internetseite der Warmworld Saga tatsächlich noch nicht besucht. Ich weiß nicht, warum ich das machen soll, weil ich finde halt irgendwie Comics auf einer Internetseite lesen ist immer so ein bisschen schwierig und dementsprechend habe ich eigentlich gedacht, ich gucke mir das Ganze mal in Print an. Wie gesagt, ich war damals von Band 1 wenig begeistert und jetzt hat sich Band 2 hier tatsächlich mir dargeboten als tatsächlich nicht besonders besser. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Also ich möchte erstmal auf das Positive eingehen, weil es ist jetzt nicht so, dass der Band nur schlecht ist, sondern es ist auch schon eine Sache, die optisch also wirklich ganz, ganz großartig ist. Also optisch ist die Warmworld-Saga also wirklich also künstlerisch extrem anspruchsvoll, das kann man schon so sagen. Optisch ist die Warmworld-Saga also wirklich atemberaubend und das ist tatsächlich Daniel Lieske auch so ein bisschen wichtig, das Ganze auch aus einem sehr anspruchsvollen gestalterischen Aspekt eben auch zu regeln. Und zwar bedient sich der Künstler schon auch ein bisschen so der südamerikanischen bis orientalischen Architektur und dem ganzen Look und Feel aus so Dschungelabenteuern und so weiter, verzichtet teilweise also wirklich auf sowas wie klassische Panelaufteilungen, was vielleicht sogar auf dem Platz, den er da zur Verfügung hat, auch überhaupt nicht sinnvoll wäre. Also da fließen Bilder also wirklich sehr eindrucksvoll ineinander über. Man hat viel Licht- und Schattenspiele. Das macht optisch also wirklich auch extrem viel Spaß. Also das ist wirklich, ich benutze dieses Wort gerade was Comics angeht echt gerne und das ist nämlich sexy. Also optisch ist das wirklich, wirklich gut. Ich schau mal eben, also das ist also wirklich, also ich kann das wirklich nicht anders sagen. Also das ist so, auch die Gesichtszüge, das ist alles so perspektivisch schon richtig. Also ganz toll anzusehen. Jetzt liest man die Geschichte tatsächlich und stellt fest, es passiert nichts. Also ich bin natürlich ein Superhelden-Comic-Leser. Das heißt, ich bin es gewohnt, dass in einem 22-Seiten-Heft, manchmal auch nur 20 Seiten, tatsächlich sehr viel passiert. Und mir also die Comic-Seiten praktisch schon um die Ohren fliegen, wenn ich auch nur das erste Cover öffne. Und in der Wormworld-Saga, also zumindest ist in diesen beiden Kapiteln, passiert genau gar nichts. Der Charakter, ich glaube Jonas, ich bin mit Namen ja jetzt auch nicht so... Ja, Jonas, genau. Er lässt sich also wirklich durch die Welt führen. Es ist also wirklich, oft sieht man ja einen Comic-Charakter als Stellvertreter für den Leser. Und oft versucht ein Geschichtenerzähler, den Comic-Charakter wirklich so durch die Welt zu führen, dass, ja, dass der Leser genauso an diese Welt herangeführt wird wie diese Figur. Dass man also durch die Figur selber praktisch die Welt zum ersten Mal erlebt und dann selber große Augen hat. Das klappt hier für mich tatsächlich überhaupt nicht, weil Jonas passiert nichts. Ihm passiert nichts. Es ist nicht so, dass er irgendwas erlebt in dieser Geschichte, sondern er wird immer nur durch diese Welt durchgefahren und das Logo selber erinnert mich, also auch damals schon, hat mich damals sehr an das Aurin aus Die unendliche Geschichte erinnert. Die ganze Geschichte wirkt ein bisschen wie, naja, Narnia oder Alice im Wunderland. The Legend of Zelda ist natürlich so ein bisschen damit drin, also der Junge mit dem Holzschwert. Ich weiß gar nicht, worauf sich Daniel Lieske jetzt direkt bezieht. Ich glaube, der dunkle Kristall von Jim Henson ist noch mit drin. Was habe ich denn jetzt umgeworfen? Das ist auch egal. Im Grunde genommen hat man also wirklich so ein konzeptionelles Mischmasch, ohne da wirklich was Eigenes draus zu machen. Und ich weiß nicht, ob das langfristig funktioniert. Ich habe mir damals schon vorgenommen, als ich den ersten Band gelesen hatte, mir die Seite mal genauer anzugucken und vielleicht mal die nächsten Kapitel auf dieser Seite zu lesen und habe es dann aber wieder verworfen, weil ich das Gefühl hatte, ja, irgendwie bietet mir diese Serie nichts. Wenn ich das mit einem Wort beschreiben dürfte oder mit einem Begriff beschreiben dürfte oder sollte, den es da gibt, dann ist das hier Style over Substance. Das ist wirklich so. Und ich finde das also schade. Hier wird unheimlich viel Universe-Building betrieben, hier wird unheimlich viel, wie sagt man das, Exposition betrieben, und es gibt im Storytelling gibt es irgendwie eine Maxime, die heißt Show, Don't Tell, und das wird hier also wirklich außer Acht gelassen. Ich habe das Gefühl, dass Daniel Lieske wirklich ein ganz toller Designer ist, arbeitet inzwischen, glaube ich, auch, oder hat mal gearbeitet im Videospielbereich, ist also wirklich ein unheimlich guter Designer, das also wirklich, aber ob er jetzt ein guter Autor ist, kann ich nicht sagen. Also ich glaube, habe so ein bisschen das Gefühl, dass Daniel Lieske also da wirklich so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, schon auch eine coole Idee im Kopf hatte, sich hat inspirieren lassen, sich irgendwo anders Inspiration zu holen, ist ja vollkommen legitim, da habe ich ja gar kein Problem mit. Aber wenn man das Gefühl hat, also dass das neue Bild, was man jetzt von ihm präsentiert bekommen hat, im Prinzip ein Puzzle ist, aus vielen verschiedenen Fragmenten, aus anderen Werken, Dimensionen, aus anderen Universen, das war das Wort, was ich gesucht habe, aus anderen fiktiven Universen ist und diese Bilder oder diese Puzzleteile eigentlich gar nicht richtig zusammenpassen und das alles so stückhaft und fragmentiert wirkt, dann habe ich da durchaus ein Problem mit. Und ich habe auch kein Problem damit, das muss ich noch dazu sagen, wenn man eben, wie gesagt, merkt, woher Inspirationen kommen, da habe ich nur wirklich überhaupt kein Problem mit. Allerdings schmerzt es natürlich dann, wenn es einen also in der Geschichte komplett entgegenspringt. Ich fände es mal spannend, wenn sich Daniel Lieske vielleicht einen fähigen Comic-Autoren dazu holt und die gemeinsam eine Geschichte entwickeln. Und wenn aus diesem Solo-Projekt Wormworld-Saga vielleicht mal irgendwann sowas erwächst wie eine zweite Geschichte mit einem richtigen, geübten und vielleicht sogar schon bekannten Comic-Autoren. Ich weiß nicht, wen man da nehmen könnte. Ich bin jetzt nicht so firm in der deutschen Comic-Szene, dass ich das irgendwie beurteilen könnte. Dementsprechend muss ich da passen, aber vielleicht einfach mal wirklich so als mein Tipp, such dir mal vielleicht einen fähigen Autoren dazu, dann wird das Ganze vielleicht besser. Gestalterisch top, innerlich von der Geschichte her, also wie gesagt, jetzt 5 Kapitel Wormwood Saga gelesen und wirklich eher so Style over Substance, leider. Dann geht es jetzt weiter, jetzt muss ich das wieder an die Seite legen mit meinem kleinen zugemüllten, na zugemüllt kann man jetzt auch nicht sagen, aber zugestellten Schreibtisch. Ja, das ist noch der Trinkbecher. Den stelle ich mal hier an die Seite, so. Da habe ich Platz. So, dann geht's weiter mit Luke Pearsons Hilda Comics, und zwar habe ich jetzt hier aktuell liegen Hilda und der schwarze Hund. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, auch der neueste sein aus dieser Reihe von Luke Pearson. Erschienen ist die Reihe bei Reprodukt. Genau. Und ich fasse das mal eben zusammen. Also das ist, glaube ich, der 4. Ich bin also auch immer mit Fakten. Und ich meine, ich könnte mir das vorher mal wieder aufschreiben können, aber das ist ja nicht meine Art. Das wäre was ganz Neues, wenn ich mich jetzt irgendwie sachlich auf irgendeine Sendung vorbereiten würde. Das tue ich ja nicht. Ich mache sowas ja immer aus dem Bauch heraus. In den Hilda-Comics geht es um das Mädchen Hilda. Wer hätte es gedacht? Im ersten Band Hilda und der Mitternachtsriese geht es also noch um Hilda und ihre Mutter, die also irgendwo auf dem Land wohnen, irgendwo mitten in der Pampa ein kleines Häuschen haben, und Hilda geht also immer raus und erlebt Abenteuer und trifft Fabelwesen, Riesen, Dämonen, Geister und kleine Trolle und Gnome und Zwerge und alles mögliche und erlebt also tatsächlich sehr absurde Abenteuer. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, das Konzept ist nicht neu, ne, sowas hat es immer schon gegeben, allerdings nicht in dieser Art erzählt zu werden. Also die Geschichten um Hilda herum, also sind vom Zeichenstil zunächst erstmal ein bisschen cartooniger gehalten. Es erinnert mit ein bisschen Augenzwinkern auch durchaus an die Mumins. Das ist mir also beim allerersten Band damals schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ob Luke Pearson sich da de facto also daran orientiert hat, aber es ist schon sehr Muminartig, eben durch die sehr runden Gesichter und dann eben auch so die Ausrichtung, dieses Fantasievolle mit den vielen Fabelwesen. Das erinnert schon wirklich auch an diese Mumin-Comics, die, Klammer auf, eben auch bei Reprodukt erscheinen, finde ich ganz witzig. Diese ganze Geschichte eben, oder diese ganzen Geschichten mit den vielen Fabelwesen, eben aus dem Blickwinkel eines kleinen Mädchens zu sehen, die Welt ja sowieso nochmal ganz anders wahrnimmt als eine erwachsene Person, finde ich da in dem Fall einfach sehr spannend. Eben auch so die Tatsache, dass die Welt um sie herum der Existenz dieser Fantasiewesen auch komplett anerkennt. Also die leben hier in diesem Band Hilda und der schwarze Hund, leben die mit sogenannten Hausgeistern, also mit Nissen, sogenannten Nissen, tatsächlich zusammen. Und das weiß jedes Haus, weiß, dass da Nisse im Haus ist. Und wenn die halt Blödsinn machen, werden die halt rausgeworfen. Also Hilda funktioniert eigentlich wirklich so als, wie soll ich das sagen, so als Vermittler. Oft, also wirklich als Vermittler zwischen den Menschen und den Fabelwesen. Nicht, weil sie sich klar positioniert, sondern weil sie einfach ein viel wacheres Auge für die Welt des anderen hat. Also das ist ganz interessant. Also sie sieht es natürlich aus ihrer Perspektive. Das heißt, sie ist also durchaus in der Lage, ihre eigene Perspektive nach vorne zu stellen und zu sagen, okay, ich bin Mensch, aber sie setzt sich immer auch mit diesen Fabelwesen auseinander und versucht eben auch deren Probleme zu lösen. Und sie setzt sich mit einem dieser Nisse auseinander. Nisse, ich weiß gar nicht, was man jetzt konkret sagt. Ich glaube, das ist ein Nisse, zwei Nisse. Ich glaube, so muss man das ungefähr beugen. Aber setzt sich eben mit diesen Wesen auseinander und löst dann eben dieses Problem. Und das eben auch auf eine sehr coole Art und Weise. In Hilda und der schwarze Hund geht's, also am Anfang zumindest, noch sehr stark eben um zwei verschiedene Geschichten. Einmal um die Geschichte der Nisse und auf der anderen Seite um diesen schwarzen Hund, der plötzlich auftaucht. Und ich will nicht zu viel verraten, aber diese Geschichten, die wirken am Anfang wirklich wie zwei verschiedene parallele Geschichten, werden am Ende aber total genial verbunden. Also dieser Mindfuck am Ende, der ist es aber auch wirklich, wie soll ich das sagen, exemplarisch für diese Bücher. Ich meine, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht fast so aus, als sei Hilda und der schwarze Hund das bisher letzte Buch dieser Geschichten. Also ich kann den Band, den ich davor gelesen habe, Hilda und die Vogelparade, den fand ich also auch total genial und lustig. Genauso wie den Mitternachtsriesen und auch Hilda und der Troll. Das waren also wirklich großartige Geschichten, die eben auch sehr experimentell in einer gestalterischen Art und Weise eben dahin gehen, Da werden also wirklich Seiten fast 1:1 gespiegelt, aber dann eben perspektivisch nochmal geändert im Sinne von in einem der Bände, ich weiß gar nicht mehr in welchen, war das in der Vogelparade, wo die Mutter mit Hilda eben in die Stadt zieht und du hast einen typischen Morgen von Hilda, als sie auf dem Land wohnen, wie sie rausgeht und dann eben in der nächsten Szene den typischen Morgen, wie sie in der Stadt wohnt. Und das ist also identisch mit den Panelaufteilungen, das ist identisch mit der mit dem Ablauf der Geschichten, aber Hildas eigene Laune und ihre eigene Körperhaltung ändert sich natürlich, weil sie in der Stadt nicht so viel machen kann. Und wird also wirklich sehr cool dargestellt. Eintönige Panelaufteilung kann man sich hier nicht freuen, sondern das ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Dann, wenn es wirklich nötig ist, auf große Panels wird da gesetzt und wenn natürlich kleinere etwas schnellere Zeitabläufe dargestellt werden, gibt es eben die kleinen Panels. Das finde ich schon sehr cool und da spielt man also auch wirklich so mit diesem, ja, so mit der Wahrnehmung von Zeit in Comics und wie wird das gemacht und hektische Szenen bekommt man schon mal schnell in vielen kleinen aufeinanderfolgenden Panels geboten und das ist also allein schon künstlerisch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wertvoll und die Hilda-Reihe ist da also wirklich für meine Verhältnisse schon auch irgendwie eine Ausnahmereihe, die ich so bisher noch so in einem nicht superhellen Comic noch nicht gesehen hatte. Ich war also ganz happy, dass man das also optisch, dass man sich optisch schon eher so an Kinder richtet, aber dass man auch als Erwachsener damit also wahnsinnig viel Spaß haben kann. Nicht, dass mich das jetzt irgendwie stören würde, wenn ich einen Kindercomic lesen würde. Im Gegenteil, das macht mir ja nur gar nichts aus. Aber hier fühle ich mich eben als Erwachsener auch abgeholt und dementsprechend ein doppelter Genuss. Genau. So, dann haben wir das erledigt. Jetzt bin ich auch mit der Zeit noch relativ gut. Jetzt habe ich nämlich nochmal für den letzten Bereich habe ich nämlich jetzt nochmal Zeit und das ist eben Emil Bravos Pauls fantastische Abenteuer. Ich habe hier Band 3 liegen und das ist Beinahe begraben. Den habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr geschafft zu lesen vorher. Ich habe aber die vorherigen Bände schon gelesen. Jetzt muss ich mal wieder nachgucken, wie die heißen. Die stehen aber vorne auch drin. Irgendwie, wenn mich das nicht alles komplett täuscht. Ne, tun sie nicht, oder? Bereits erschienen. Steht hier nicht. Gut, das erste war aber so ein Weltraum-Zeitreise-Abenteuer und im zweiten Band ging es um Klone. Emil Bravo mag man eventuell kennen aus seiner Arbeit fürs Büro und Fantasio. Da gibt es nämlich auch ein, zwei, drei, ich weiß nicht, also ob es mehrere Bände sind, aber es gibt einen Band, den ich kenne, tatsächlich von Emil Bravo, der von ihm gezeichnet ist und er hat einen sehr wiedererkennbaren Zeichenstil tatsächlich. Also den erkennt man, diese kleinen Stupsnasen, erinnert ein bisschen an Tim und Struppi tatsächlich, ist aber dann doch ein bisschen abgedrehter als eben dieser franco-belgische Klassiker. Hier geht es also um eine Höhlenexpedition. Die Geschichten um Paul sind immer sehr abgedreht und ich hatte bei den ersten beiden Bänden so ein bisschen ein Problem damit, mich irgendwie damit zu identifizieren, weil da natürlich eine Figur, also so ein 15-jähriger Junge da in den Mittelpunkt gestellt wird, mit dem ich mich natürlich erstmal so nicht identifizieren kann. Das ist so ein bisschen so dieses Drei-Fragezeichen-Problem, dass das natürlich schon Geschichten sind, die mich interessieren, aber dass die Hauptfiguren da halt im Grunde genommen noch Jugendliche oder junge Erwachsene sind. Ich will jetzt natürlich jetzt nichts gegen die drei Fragezeichen sagen. Im Gegenteil, ich mag die Geschichten wirklich sehr gerne, auch wenn ich mich im Verhältnis noch zu wenig damit auseinandergesetzt habe. Aber natürlich ist das Leben von jungen Erwachsenen so Ende 10, Anfang 20 ein anderes als, vor allem wenn das natürlich, wenn die irgendwo in, wo wohnen die drei Fragezeichen, in Rocky Beach irgendwo unterwegs sind, ist das natürlich eine ganz andere Art zu leben, wie ich das hier im Nordwesten Deutschlands mache. Gut. Ja, was kann man über die Paul-Reihe sagen? Die sind total verrückt. Also das kann man schon sagen. Es ist so ein bisschen so dieses, ja, wir bringen den Helden in eine Situation, mit der er komplett überfordert ist und in der er sich nicht wohlfühlt und versuchen ihn dann also auch in Situationen zu bringen, aus denen er versuchen muss, kreativ herauszukommen. Und das erinnert, also in der ersten Geschichte erinnert das so ein bisschen an so ein verrücktes Abenteuer aus den, weiß ich nicht, so, es gab doch damals diese Aldebar-Geschichten mit diesem Jungen, mit dem aufblasbaren Raumschiff. Und das erste Buch hat mich also sehr daran erinnert. Das war also, der rennt mit seinem Hund, also der ist abends ins Bett gegangen, hat sein Raumschiff unterm Bett hervorgeholt, hat das aufgeblasen und ist auf irgendeinen verrückten Planeten geflogen. Und daran erinnerte mich eben der erste Band. Der zweite Band erinnerte mich so ein bisschen an so ein James-Bond-Dingen. Der wurde am Ende ein bisschen creepy durch die ganzen gruseligen Klone. Und jetzt der dritte Band, wie gesagt, da habe ich noch nicht großartig reingeguckt. Wenn das nicht irgendwas in Richtung die Reise zum Mittelpunkt der Erde wird, dann kann ich mir also auch nichts Besseres vorstellen. Ich sag mal so, wenn das keine Comics wären, die ich mir wenn das Comics wären, die ich mir kaufen müsste, ich glaube, ich würde das tatsächlich nicht machen. Also ich muss dazu sagen, alle drei Comics, die ich hier heute Abend vorgestellt habe, habe ich mir aus der örtlichen Bibliothek ausgeliehen. Die sind, was diese Comics angeht, sehr gut ausgestattet hier bei uns in Rheine. Das heißt, Geld dafür ausgegeben habe ich nur wirklich nicht, und das hätte mich wahrscheinlich bei der Warmworld-Saga extrem geärgert. Nochmal dazu eben. Das konnte ich ja nur wirklich nicht weiterempfehlen, aber jetzt hier tatsächlich bei Carlsens Emil Bravo bin ich also wirklich so ein bisschen zweigeteilt. Ich weiß es nicht. Es ist, wie gesagt, ich müsste den Band nochmal lesen, um wirklich exakt sagen zu können, wie das hier aussieht, aber die ersten beiden, also im ersten Band hatte ich beispielsweise sogar das Problem, dass die Eltern ihre Kinder da geschlagen haben ohne Ende. Also da kriegte der große, in Anführungszeichen, Bruder, wer das gelesen hat, wird vielleicht wissen, warum ich diese Anführungszeichen mache, aber da kriegte der große Bruder andauernd eins auf die Fresse. Also es ist unfassbar, also von dem Vater halt immer so eine Ohrfeige geballert, und ich, aus eigener Erfahrung, kann ich das nicht gutheißen. Also ganz ehrlich nicht. Also Kinder schlagen finde ich also wirklich das Allerletzte. Und ja, okay, das ist natürlich jetzt ein franco-belgisches Comic, und dementsprechend hat man also versucht, hat man da wahrscheinlich einfach was anderes dargestellt als die deutsche Gesellschaft, und vielleicht war das auch so als lustiges Element gemeint. Ich fand das halt überhaupt nicht lustig, dass da einer seinen Sohn schlägt, und ich glaube, das ist im zweiten Band sogar noch ein Stück weit weitergeführt worden. Jetzt für den dritten Band kann ich es nicht sagen, aber im Grunde genommen, ja, ich weiß es nicht. Also da muss man wirklich mal reingucken, wenn man die Chance hat, ob das gefällt. Zeichnerisch ist das okay. Wie gesagt, ist ein bisschen wie Tim und Struppi. Spiro Fantasio kann man damit auch noch vergleichen. Jetzt knackt die schön die Bindung. Das ist ja auch was Feines. Und sehr textlastig. Das muss ich dazu sagen. Also da wird man unter einer halben Stunde nicht rauskommen aus so einem Band, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Und ist halt gute franco-belgische Albenkost. Also ist jetzt nichts, was ich jetzt sagen würde, was es vorher noch nicht gegeben hat, sondern ist eigentlich schon das, was man vom Buchdeckel aus erwarten würde. Ist ja französisch, also die Polizisten sind natürlich, oder sind das Belgier, ich weiß gerade gar nicht, keine Ahnung, hätte gekostet 9,99 € im Carlsen Verlag, und Hilda hat gekostet 18 €. Ui ja, die Hilda-Bänder sind ein bisschen teurer. Also mein Highlight von diesen ganzen Comics natürlich die Hilda-Reihe, Warmworld Saga, also wirklich Style over Substance. Und ja, bei Paul muss ich sagen, da muss man einfach mal reingucken im Einzelnen. Ich gebe mir den Comic jetzt gleich mal nach der Aufnahme, also ich habe es wirklich bis zu meinem geplanten Aufnahmetermin nicht mehr geschafft, das noch zu lesen, vielleicht heute Abend im Bettchen. Dann verbleibe ich dann mit einem freundlichen Horrido bis zum nächsten Sonnetag. Auf Wiedersehen. Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen.